IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Freunde der indisch-klassischen Musik, am Mikrofon begrüße Lothar Meyer mit einer neuen Sendung zur indischen Musikkultur. IMC in the Meets Classic präsentiert Ihnen heute Musik und Sprache Teil 2. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot im weiteren Verlauf der Sendung. Teil 1 von Musik und Sprache hat er sich mit der grundlegenden Struktur von Musik und Sprache beschäftigt. Wir werden heute im zweiten Teil aus dem Wesen der Musik die soziokulturellen Interaktionsprozesse näher beleuchten, entsprechend ihres geschichtlichen Verlaufes. Angesichts der Vielzahl der beteiligten Wissenschaften kann diese Sendung nur eine erste Einführung darstellen. Den Sendemitschnitt von Teil 1 und 2 können Sie in unserem Online-Archiv nachlesen und nachhören. Unsere Sendung Musik und Sprache soll möglichst dazu beitragen, dass wir uns mit dem Vergleich der westlichen und indischen Klassik unsere eigenen, eintrainierten Hörgewohnheiten hinterfragen. Denn unser Hörverhalten ist auch kulturhistorisch gewachsen und geprägt durch einen individuellen Sozialisierungsprozess. Diese Bewusstseinswerdung mag uns dazu verhelfen, dass wir uns für einen offenen Dialog mit der indischen Klassik in Bezug setzen können, aus einem freigeistigen Verständnis für ihre Andersartigkeit und Klangbesonderheit. Die ältesten Tondokumente zur indisch-klassischen Musik stammen aus dem Jahre 1905 und 1906. Diese Aufnahmen können uns nur annähernd den ursprünglichen Klang und die Handhabung der Sprache in der indischen Musik näher bringen. Der Dhrupad-Gesang vermittelt uns am ehesten das Originäre, das Echte. Der Dhrupad ist der älteste Gesangsstil der nordindischen Klassik, der uns überliefert ist. Der Name leitet sich aus Dhruva und Pada ab. Das bedeutet fixierte Wörter. Die ältesten Aufzeichnungen zu dem Dhrupad sind die von Abul Fasl ibn Mubarak, ein Chronologist des Mogulherrschers Akbar. Abul Fasl lebte von 1551 bis 1602. Er beschrieb den Dhrupad als eine vierzeilige Reimform, das heißt eine Reimform von einheitlicher Länge. Eine Dhrupad-Komposition in der Raga-Form Malkauns wird uns Uday Balbalka präsentieren, in der alten Rhythmusform Chautal. Das sind 12 Schläge in der Zählweise 4, 4, 2 plus 2. Der majestätische Spätnacht Raga Malkauns findet sich auf der CD Raga Sri, Raga Lakauns, in 1998 bei Nimbus Records veröffentlicht. Om Tanaya Jayati Jayati Shri Ganesha Shankara Suta Suta Suta Jayati Jayati Shri Ganesha Shankara Suta Lambodara Jayati Jayati Jayati Shri Ganesha Shankara Karasuta Lambodara Jayati Jayati Jayati Jayati Shri Ganesha Shankara Suta Lambodara Shri Ganesha Shankara Suta Lambodara Jayati. Für unser Sendethema Musik und Sprache Teil 2 möchte ich als Ausgangsposition den Begriff der Musikrationalisierung heranziehen. Er wurde von Max Weber geprägt. Die Musikrationalisierung wird in Webers Werk Die rationalen und soziologischen Grundlagen der Musik dargelegt, das posthum in 1921 veröffentlicht wurde. Es ist gemeinhin als Webers Soziologie der Musik bekannt. Die Rationalisierung der Musik ist von drei wesentlichen Elementen geprägt: ein ästhetisches Bedürfnis, das Harmoniebedürfnis seiner Zeit und aus diesen Bedürfnissen folgend der tonale Raum der Oktav, die in irrationale Distanzen geteilt wurde. Aus der Intervallteilung in ungleich große Intervalle, in Tetra- und Hexakkorde und dem Dissonanten entstand der Widerspruch des Inharmonischen. Dieser Widerspruch sollte sich in einem angepassten Instrumentenbau auflösen, der entsprechend weiterentwickelt wurde. Zwanghaft folgte man damit den kompositorischen Anforderungen des Transponierens, dem proportionalen Verändern von Tonhöhen um Intervallmaße. Die akkordische Rationalisierung ist ebenfalls ein von Max Weber geprägter Begriff. Er bildet sich kulturgeschichtlich als Stimmungsbild im Klavier ab, als temperierte Stimmung. Sie ist eine Besonderheit des Abendlandes. Wie es Max Weber bezeichnet, ist die westliche Musik einer ständigen inneren Spannung ausgesetzt. Von diesem Irrationalen ist das Melodische ununterbrochen geprägt. Max Weber spricht gar von einem Versagen der Rationalisierung. Gerade wegen der erzwungenen Versuche zur Harmonisierung innerhalb des Quintenzirkels. Man fügte Primzahlen hinzu, wie die 5 oder die 7, um reine Terzen zu konstruieren. Von diesen Zwängen ausgenommen bleibt die moderne Musik wie die Zwölftonmusik. Innerhalb unseres eigenen Kulturkreises standen uns einmal auch das pentatonische, das Fünftonsystem und Instrumente wie der Dudelsack zur Verfügung, mit ausgeprägten Obertonreihen. Ähnliches gab es im arabischen Raum und Okzident. Die Sangeskünstler Irlands verwendeten im 11. Jahrhundert die Notenskalen bereits akkordisch, allerdings halbtonfrei. Mit dem Begriff der Harmonie und Akkordbildung ist also auch der Begriff der Stimmung von Instrumenten untrennbar verbunden. Zu dem Einfluss der Instrumente im Detail etwas später. Der Violinist Santosh Nahar vermittelt uns nun eine Vorstellung des Melodiösen in den indischen Ragas. Santosh ist ein Vertreter der jüngeren Generation. Die Besonderheit der Aufnahme aus dem Jahre 2002 ist die Interpretation des Ragas Kaffi im Tapa-Stile. Der Tapa war ursprünglich eine Gesangsform der leichten indischen Klassik mit komplizierten Phrasierungen. Die CD The Golden Bow wurde bei Sense World Music veröffentlicht. Santosh Nahar wird von Sabir Hussein auf der Tabla begleitet. Die beschwingte rhythmische Akzentuierung Adatala weicht von dem regulären, durchgängigen 16er Beat Tental ab. Thank you. Harmonielehre des Westens baut auf das zuvor beschriebene, akkordisch rationalisierte Tonmaterial auf. Es steht in einheitlichem Bezug zur Diatonik. Es ist der uns geläufige, siebenstufige, heptatonische Tonvorrat. Auf dem Klavier wird er uns in der Regel mit 52 weißen Tasten über 7,5 Oktaven sichtbar. Unser Ohr empfindet die Teilung der Oktave in Quint und Quart als anstößig, als unrein. Man versuchte mit der wohltemperierten, gleichschwebenden Stimmung des Klaviers diese Unreinheit zu kompensieren, im Sinne einer tonphysikalischen Rationalisierung. Die Art der Stimmung und die Wahl des Tonsystems definiert genau das Frequenzverhältnis in einem Instrument. Diese sogenannte Temperierung mit Nähe zu einer melodisch orientierten Musik finden wir bereits im hellenischen Altertum. Aristoxenes war einer ihrer Anhänger. Der Begriff der Temperierung verhilft uns zu dem Verständnis des maßgeblichen Unterschieds zwischen der indischen Klassik und westlichen Musik. Für die Ragaskalen hat man sich in der indischen Klassik bewusst für eine mikrotonale Intervallstruktur entschieden. In der indischen Klassik ist es eine modale Struktur mit einem festgelegten und festliegenden Grundton. Wir verweisen dazu auf unsere Sendung Mikrotonalität im nordindischen Gesang. Die finden Sie in unserem Online-Archiv. In der westlichen, akkordharmonischen Musik verhilft die Temperierung zur Gestaltungsfreiheit. Der Organist, Kompositeur und Musiktheoretiker Andreas Werkmeister verfasste eine Schrift über die musikalische Temperatur, Musicae Mathematicae Hodegus Coriosus. Werkmeister beschreibt darin den Begriff der wohltemperierten Stimmung. Sein Konzept wurde ab 1687 auf Tasteninstrumenten eingeführt. Das unreine Stimmen von Instrumenten wurde gebräuchlich, um so Mikrointervalle zu bereinigen. Denn die Mikrointervalle machten ein Transponieren in beliebige Tonarten unmöglich. Tonhöhen konnten nicht um Intervallmaße verändert werden. Der Vollständigkeit halber sei hier genannt die Pentatonik, die Fünftonmusik. Wir finden sie ebenso im chinesischen Musiksystem wie in der indischen Klassik, am Beispiel von Fünftonragas, zum Beispiel mit dem Ragamal Counts. In der indischen Klassik bedient man sich der pentatonischen Skalen für den Ausdruck eines atmosphärischen Klangbildes mit magischen Kräften. So spricht man dem Fünftonraga Bhopali eine heilende, positive und entspannende Wirkung zu. Die Pentatonik hat auch in der Vergangenheit der westlichen Musik eine bedeutende Rolle gespielt. Jedoch ist die weit verbreitete Meinung umstritten, dass man die pentatonische Musik zur Vermeidung von Halbtonschritten entwickelte. Denn auch die Pentatonik setzt die Oktav und ihre bereits erwähnte Teilung in Tetra- und Hexakkorde voraus. Max Weber ordnete die Pentatonik einer partiellen Rationalisierung zu.